Deutschlandfunk. Corso. Nicht nur am Weltfrauentag ist dieser Spruch eigentlich obsolet. Size matters, Größe zählt. Aber angesichts der vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Erzählungen vom Great Again und später dann noch größer, muss man es erwähnen. Mehr aber nicht. Noch größer ist ja mittlerweile auch King Kong, auch so ein untotes Kinofabelwesen. Jedes Jahrzehnt erneut reanimiert dieser Gorilla und eben immer noch größer. Der Computer macht's möglich in diesem Jahr für Kong Skull Island. Der Film mit Schauspielern in Nebenrollen startet morgen. Wir stellen lieber vor, Filme mit altmodischer Unterhaltungselektronik, existenzbedrohenden Neuerungen und allgültigen Träumen. Bilder wie aus einer fernen Vergangenheit. Der Mann, der mit den Filmrollen auf seinem Fahrrad das aktuelle Bollywood-Werk ins Alfred Talkies fährt, dem Kino im Herzen Mumbais. Noch ein wahres Lichtspielhaus, 35 mm mieseste Kopien abgespielt in museumsreifen Projektoren. Einst entstanden an der Grenze zwischen Rotlicht- und Ausgehviertel Mumbais und der Traumort, vor dem sich die Filmemacher Florian Heinzen-Ziop und Georg Heinzen in ihrem Dokumentarfilm Original Copy verrückt nach Kino verbeugen und uns den Filmplakatmaler vorführen oder den Manager, der genau weiß, was sein Publikum will, aber penibel vorrechnet, wie schlecht die Zeiten für dieses sinkende Traditionstraumschiff aussehen. Selbst mein Sohn mit seinem Handyladen verdient mehr, meint er. Even a small shopkeeper earns more, what we are earning. Und dann zeigen die Heinzens in Original Copy die Menschen im Kino, die die Helden auf der Leinwand anstarren, die staunen, die weinen, gefasst sind, entsetzt, gerührt. Original Copy ist eine Liebeserklärung, kein bisschen weniger. Am Ende überstreicht der Plakatmaler das Filmplakat, das wie der Film natürlich bigger than life war. In der nächsten Woche kommt der neue Film. Die Leinwand wird wieder gebraucht. Gottes Film ist nie zu Ende, sagt dieser Sheikh Rehman am Ende. The God's movie 9. Character end. Nur die Akteure sterben, um im nächsten Film wieder aufzuerstehen. Original Copy, verrückt nach Kino, von Florian Heinzen-Ziop und Georg Heinzen, empfehlenswert. Nicht das Kino, sondern die klassische Musik ist, nein, Verzeihung, war sein Metier. Ist das ein Witz? Kein bisschen. Der schleimige Chefredakteur setzt den alten, etablierten Musikkritiker vor die Tür. Ja, aber wenn ich Sie weiter beschäftige, dann müsste ich stattdessen drei junge Redakteure rausschmeißen. An dem wird sich Georg, der Gefeuerte, in Josef Haders Film Wilde Maus. Ich bin seit 25 Jahren Musikkritiker, ich habe keinen anderen Beruf. An dem wird sich Georg noch rächen. Oder es zumindest versuchen. Zerkratztes Auto, toter Fisch im Pool der Stadtvilla. Peinlich. Ebenso wie Georgs Versuch, den Wunsch seiner Frau abzuwimmeln. Ich bin 43. Ich habe gedacht, ich kann mit dir noch ein Kind kriegen. Ich kann nichts dafür, dass du mit 40 draufkommst, dass du ein Kind willst. Georg, der seiner Frau, Pia Hierzegger, die Arbeitslosigkeit verschweigt, treibt sich tagsüber im Wiener Prater rum. Trifft Erich, gespielt von Georg Friedrich, wird dessen Freund, während er ihm hilft, die Achterbahn mit dem titelgebenden Namen Wilde Maus zu renovieren. Aber Josef Hader, der diesen Georg selbst spielt, inszeniert in seinem Regiedebüt keinen Mann, der durch den Absturz in die Hölle der Realität ein anderer werden würde. Der Reiz von Wilde Maus, sein ironisches, satirisches, mitunter auch abgedreht komisches Potenzial, liegt begründet in der Eigenheit dieser Person dem eigenen Leben und dem der anderen, mit einem vorwiegend schläfrigen Blick irgendwie immer nur zuzuschauen. Georg ist keineswegs ein sympathischer Mann, aber von diesem wunderbaren, nachgerade lakonischen Durchdeklinieren des existenziellen Zustandes aller »Schlimmer geht's nimmer«, versüßt oder auch versauert mit Wiener Schmäh, von dieser absurden wie zutiefst menschlichen Veranstaltung können wir schlicht nicht die Augen lassen. »Wilde Maus« von Josef Hader, empfehlenswert. Wenn wir den Mars besiedeln würden, was wäre dann mit Internet? Es wäre relativ einfach, auf dem Mars ein Internet einzurichten, zumindest ein lokales. Für die kleine Bevölkerung würden wahrscheinlich 4 Satelliten reichen. Elon Musk, PayPal-Gründer und Leiter der Raumfahrtfirma SpaceX, macht das schon mal klar in Werner Herzogs wunderbarem Film »Wovon träumt das Internet?« Dies ist ein assoziativer Dokumentarfilm. Assoziativ, weil er nicht einem stringenten Gedanken, sondern der fantasievollen, ja, penetranten, ja, mäandernden Neugierde Werner Herzogs folgt. Die Themen von Wovon träumt das Internet? Reichen von der Erinnerung an die Geburtswehen des Netzes auf einem kalifornischen Unicampus, vom Nachdenken über Cyberkriege, schon Realität oder noch Zukunft, von der Betrachtung künstlicher Intelligenz bis hin zu den Krankheiten, die Menschen möglicherweise erleiden aufgrund der permanenten Bestrahlung. Kollateralschäden der weltweiten Vernetzung? Am Ende läuft alles hinaus auf die Frage, ob die Menschen die Kontrolle über ihre Schöpfung schon lange verloren haben. Oder wie der Kosmologe Lawrence Krauss in Werner Herzogs Film spekuliert: Werden unsere Kindeskinder noch Kontakt zu anderen Menschen brauchen? Oder werden sie in einer Welt leben, in der das unnötig geworden ist? Das klingt furchtbar, oder? Aber vielleicht wird es das gar nicht sein. Vielleicht. Wovon träumt das Internet? Von Werner Herzog, jetzt auf DVD und Blu-ray herausgekommen. Empfehlenswert. Das Urteil von Hartwig Tegeler in Corso, Kultur nach 3 im Deutschlandfunk. Josef Harder übrigens gleich ausführlicher hier zu hören über Schauspieler, die man nicht casten muss und was man im Kino gerne für Männertypen sieht.